Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's talk about the one before the last verse in this chapter. Lass uns über den vorletzten Vers in diesem Kapitel sprechen. So, these are his commands. Das sind seine Gebote. That we continually place our trust in the name of his son Jesus Christ. Dass wir fortwährend unser Vertrauen auf den Namen seines Sohnes Jesus Christus setzen. And that we keep loving one another just as he commanded us. Und dass wir einander weiterhin lieben, so wie es uns geboten hat. Isn't that incredible how simple Christian life has become? Ist es nicht fantastisch, wie einfach das christliche Leben geworden ist? From 613 laws and commandments, it's reduced to 2. 613 Gesetze und Gebote wurden auf 2 reduziert. One is to believe in Jesus and the other one is to love. Das eine Gebot lautet, an Jesus zu glauben und das andere zu lieben. How hard is that? Ist das so schwer? Look, it's not hard to believe in Jesus when you know what Jesus did. Es ist nicht schwer, an Jesus zu glauben, wenn man weiß, was getan hat. I like that the Passion says it here that we continually do trust him. Mir gefällt, dass in der Passion-Übersetzung steht, dass wir ihm fortwährend vertrauen sollen. Now, of course, the Greek word is actually to believe in him, and it's written in the active verse. Natürlich bedeutet das griechische Wort hier eigentlich an ihn glauben, und es ist im Aktiv geschrieben. But you know what's very interesting? Doch weißt du, was sehr interessant ist? It is actually not written in the present or in the future tense. It's actually written in the past tense. Es steht nicht in der Gegenwarts- oder Zukunftsform, sondern in der Vergangenheitsform. So here is what it really says. Die eigentliche Aussage lautet also: These are his commands, because remember, the Bible is talking about keeping his commands, the verse before. Dies sind seine Gebote, denn denke daran, dass die Bibel im Vers davon spricht, seine Gebote zu halten. In the Bible talks, we can receive, grab hold of whatever we demand if we keep his commands. Die Bibel sagt, dass wir alles empfangen und ergreifen können, was wir verlangen, wenn wir seine Gebote halten. Look how simple. Schau, wie einfach das ist. Place your trust in the name of his son Jesus Christ, the Passion says. Setze dein Vertrauen in den Namen seines Sohnes Jesus Christus, heißt es in der Passion-Übersetzung. The Greek says, believe on his name. Im Griechischen heißt es, glaubt an seinen Namen. But it doesn't say that we should believe, but that we have believed in his name. Aber es heißt nicht, dass wir glauben sollen. Stattdessen heißt es, dass wir an seinen Namen geglaubt haben. So, while it's telling us that faith or trusting is something we already have done, that means the first commandment we have already fulfilled the day we came to Jesus Christ and accepted him. Es heißt, dass wir bereits geglaubt oder vertraut haben. Was bedeutet, dass wir das erste Gebot bereits an dem Tag erfüllt haben, an dem wir zu Jesus Christus gekommen sind und ihn angenommen haben? Now there's only one commandment left to fulfill. Dann bleibt nur noch ein Gebot zu erfüllen. And that is to love one another. Nämlich einander zu lieben. This is not written in the past tense. This is written in the present tense and in the active voice. Dies ist nicht in der Vergangenheitsform geschrieben, sondern in der Gegenwart und im Aktiv. So let's put this together very simple words that every one of you who listens to me can understand it. Fassen wir dies in sehr einfachen Worten zusammen, damit jeder, der mir zuhört, es verstehen kann. And more important, that you can apply it and experience it. Und was noch wichtiger ist, damit jeder es anwenden und erleben kann. Heaven has a lot of things prepared for us. Der Himmel hat viele Dinge für uns vorbereitet. And we are supposed to grab every one of those things. Und wir sollten jedes einzelne davon ergreifen. But if we have a constantly condemning heart because we don't walk in perfect love, we won't be able to grab those things. Aber wenn wir ein ständig verdammendes Herz haben, weil wir nicht in vollkommener Liebe leben, werden wir nicht in der Lage sein, sie zu ergreifen. Therefore, you need to learn two things. Deshalb müssen wir zwei Dinge lernen. Number one, make it your biggest goal to permanently walk in perfect love. Erstens, mach es zu deinem größten Ziel, dauerhaft in vollkommener Liebe zu leben. Number two. Zweitens, if you don't walk in that perfect love, wenn du nicht in vollkommener Liebe lebst, don't live with a condemned heart. Lebe nicht mit einem Herzen, das dich verdammt. Have all the confidence that the mercy of God is so much greater than your failure. Sei vollkommen zuversichtlich, dass die Barmherzigkeit Gottes so viel größer ist als dein Versagen. Receive forgiveness, reject guilt and shame. Empfange Vergebung, weise Schuld und Scham zurück. And continue to desire to learn to walk in this perfect love. Und strebe weiterhin danach, zu lernen, in vollkommener Liebe zu leben. That is how you can permanently receive everything that God has for you. Auf diese Weise kannst du dauerhaft alles empfangen, was Gott für dich bereithält. Because now you're living in His commandments. Denn jetzt lebst du nach seinen Geboten. Which is two commandments only, believing and loving. Die nur aus zwei bestehen, Glauben und Lieben. The first one you already did in the past. Das erste hast du bereits in der Vergangenheit erfüllt. The second one you have to constantly do in the present tense. Das zweite musst du fortwährend in der Gegenwart erfüllen. Do you know why I love so much that believing in his name or putting all your trust in his name is written in the past tense? Weißt du, warum ich es so liebe, dass an seinen Namen glauben oder sein ganzes Vertrauen in seinen Namen setzen in der Vergangenheitsform geschrieben steht? Because that clearly shows us you wouldn't even be able to walk in perfect love if you first wouldn't have come to faith in Christ. Weil es deutlich zeigt, dass du nicht einmal in der Lage wärst, in vollkommener Liebe zu leben, wenn du nicht zuerst zum Glauben an Christus gekommen wärst. Because by believing in Jesus you have received his love. Denn durch den Glauben an Jesus hast du seine Liebe empfangen. Having received his love now, you can learn to freely give it. Da du seine Liebe empfangen hast, kannst du lernen, sie großzügig weiterzugeben. I would like to remind you, my friend. Mein Freund, ich möchte dich daran erinnern. To keep the commandment to walk in perfect love is not work, it's faith. Das Befolgen des Gebots, in vollkommener Liebe zu leben, ist keine Arbeit, sondern Glaube. It's not work, it is faith. Es ist keine Arbeit, sondern Glaube. Remember that. Always remember that statement. Denke daran. Erinnere dich immer an diese Aussage. To walk in perfect love is not work, it is faith. In vollkommener Liebe zu leben ist keine Arbeit, sondern Glaube. Because you by faith receive his love first and by faith you can also learn to love everybody. Denn zuerst empfängst du seine Liebe durch Glauben und durch Glauben kannst du auch lernen, alle zu lieben. People who make walking in perfect love a work, they are never successful. Menschen, die das Leben in vollkommener Liebe zur Arbeit machen, sind nie erfolgreich. They usually become very proud of how much they've learned to love. Sie werden in der Regel sehr stolz darauf, wie sehr sie gelernt haben zu lieben. Then they love according to their standard, not according to God's standard. Dann lieben sie nach ihrem eigenen Maßstab, nicht nach Gottes Maßstab. Then they only love the people that they choose to love and want to love. Und sie lieben nur die Menschen, die sie auswählen und lieben wollen. This is not what the Bible teaches us. Das ist nicht das, was uns die Bibel lehrt. The Bible teaches us that we have already believed in his name, therefore all the love has been released to us. Die Bibel lehrt uns, dass wir bereits an seinen Namen geglaubt haben, daher wurde die ganze Liebe für uns freigesetzt. Now I love by faith, not by work. Jetzt lieben wir durch den Glauben, nicht durch Anstrengung. And this brings such an incredible peace and such an incredible rest to our lives. Und das bringt einen unglaublichen Frieden und Ruhe in unser Leben. I love how easy God made it. Ich liebe es, wie einfach Gott es uns gemacht hat. He gives us two commandments. Er gibt uns zwei Gebote. Believe in Jesus. Glaube an Jesus. And then you get the power to live the second commandment too. Und dann bekommst du die Kraft, auch das zweite Gebot zu leben. And even the faith to believe in Jesus, he already gave you too. Und er hat dir sogar schon den Glauben gegeben, an Jesus zu glauben. How can people say Christian life is complicated? Wie können die Leute sagen, dass das christliche Leben kompliziert ist? It is very simple. Es ist sehr einfach. Very, very, very simple. Sehr, sehr, sehr einfach. And tomorrow we're going to finish with this chapter 3. Morgen schließen wir dieses dritte Kapitel ab. See you guys tomorrow. Bis morgen.